Mittwoch nach? Ja. Clementine freut sich schon so. Ja, grüß deine Schwester. Und du weißt, wie schön es jetzt im Elsass ist, gerade im Juli. Ja, ja, Frau Maigret. Und kauf dir endlich einen neuen Hut. Einsteigen bitte, attention. An dem alten fällt bald die Krempe ab. Deine Verbrecher werden noch zusammenlegen und dir einen neuen schenken. Attention. Ja, Frau Maigret. Also Mittwoch, wir kommen zum Bahnhof dich abholen. Ja. Adieu. Und vergiss nicht, den Eisschrank abzustellen, ehe du wegfährst. Nein, nein. Bier, Limonaden, Eiswürstchen. Ein Bier aus dem Eisschrank. Selbstverständlich. Bitte sehr. Ganz schön warm heute. Ja, gestern auch. Eben ein richtiger Sommer. Paris wird schon leer allmählich. Noch ein Bier? Nee, jetzt nicht. Stimmt so. Danke sehr, Monsieur. Gnadengesuch des Bandenführers Lenoir abgelehnt. Gnadengesuch des Bandenführers Lenoir abgelehnt. Hinrichtung wird auf morgen festgesetzt. Gib her, Junge. Danke, Monsieur. Gnadengesuch abgelehnt. Lenoir wird morgen hingerichtet. Taxi. Zum Santé-Gefängnis. Wie geht's, Lenoir? Maigret. Sie? Verstehe. Was? Geben Sie sich keine Mühe. Ich weiß, was Sie mir bringen. Das Gnadengesuch ist abgelehnt. Ich habe die Partie verloren. Tja. Immerhin, wenn wenigstens die anderen, die es verdienten, auch dabei wären. Es fällt mir natürlich nicht ein, noch am letzten Tag einen zu verpfeifen, aber... Zigarette. Ja, danke. Sie kennen natürlich nicht die Groschenschenke. Groschenschenke? Ja, Groschenschenke. Aber wenn Sie sich je dorthin verirren sollten, so denken Sie daran, dass einer von den Stammgästen morgen mit mir aufs Gerüst klettern könnte. Aber Sie kriegen ihn nicht. Selbst wenn Sie hören, wie die Sache war. Na, erzähl mal. Ich war 16 Jahre alt. Ich hatte einen Freund, der ist Victor. Wir waren unzertrennlich. Wenn er noch lebt, dann wird er in einer Heilstätte sein. Er spuckte damals schon Blut. Eines Nachts, so gegen 3 Uhr morgens, gingen wir durch eine Straße. Plötzlich wurde eine Haustür geöffnet, vor der ein Auto hielt. Und es zeigte sich einer, der einen anderen vor sich her schob. Nein, das ist nicht das richtige Wort. Stellen Sie sich vor, jemand hätte eine große Puppe im Arm. Er setzte sie in das Auto, sich selbst ans Steuer. Wir warfen uns einen Blick zu und schon saßen wir hinten drauf. Wissen Sie, wo er Halt machte? Am Canal Saint-Martin. Und schon war es geschehen, ein toter Meer in der Brühe. Wir zwei hielten uns im Schatten, dann wieder rauf auf das Auto. Tja, wollten uns doch die Adresse des Gentleman sichern. Zwei Jahre lang haben wir ihn blechen lassen, Viktor und ich. Eines Tages aber war er verblüht, weg, auf Nimmerwiedersehen. Tja. Erst jetzt, vor 3 Monaten, habe ich ihn zufällig wiedergefunden. Eben in der Groschenschenke. Er hat mich natürlich nicht erkannt. Sagen Sie mal, haben Sie noch eine Zigarette, Herr Kommissar? Ja, nimm dir den Rest. Ich rauche nur Pfeife. Übrigens nichts für ungut, Kommissar, dass ich Sie um einen halben Haufen geschossen hätte, als Sie mich obnahmen. Ich sage Ihnen nicht auf Wiedersehen. Ob einen nun der Henker holt oder der Typhus. Und bemühen Sie sich nicht. Der Mann in der Groschenschenke ist nämlich ebenso schlau wie Sie. Inspektor Lücker. Herr Kommissar. Lücker, mit meinem Urlaub wird's vorerst nichts. Ich schreib's meiner Frau selber. Ich suche eine Groschenschenke. An der Marne oder an der Seine? Weiß ich auch nicht. Wie alt ist Lenoir? 24. 24, damals war er 16. Sieh mal die Kriminalakten von vor 8 Jahren durch. Ob du auf eine Leiche im Kanal Saint-Martin triffst. Ja, die Akten vor 8 Jahren. Nichts Ungewöhnliches. Im Kanal Saint-Martin wurden 7 Leichen gefunden. Welche suchen Sie, Chef? Weiß ich noch nicht. Ich muss jetzt erstmal in die Stadt gehen. Frau Maigret hat es befohlen. Kommst du mit? Wohin? Hut kaufen. So, bitte, Monsieur, wenn Sie sich hier drüben vor dem Spiegel überzeugen wollen. Der Hut könnte gar nicht besser sitzen. Oh, pardon. Nein, bitte nach Ihnen. Oh, danke vielmals, Fräulein. Mhm. Haben Sie vielleicht noch ein älteres Modell? Ich brauche es nämlich für einen bestimmten Jux, den wir machen wollen. Wissen Sie, so eine Bauernhochzeit mit Braut, Schwiegermutter, Brautjungfern und allem, was dazugehört. Ich spiele den Gemeindevorsteher heute Abend da draußen in der Groschenschenke. Ja, vielleicht einen Zylinder? Ich sehe mal nach. Ja. Lücker, Achtung. Groschenschenke, verstanden, Chef. Hier hätten wir noch einen schönen Chapeau-Klapp. Ja, sehen Sie, mein Fräulein. Dieses Unikum ist mir gerade recht. Was zahle ich? 48 Francs, Monsieur. Sollen wir nicht schicken? Danke, danke. Ich nehme ihn gleich mit. Au revoir. Merci, Monsieur. Au revoir. Dranbleiben, Lücker. Au revoir, Mademoiselle. Was war denn das? Ja, mein Freund hatte es etwas eilig. Hier, diese Melone nehme ich. Ja, bitteschön, wie Sie wollen. Alle neuen Hüte sind scheußlich. Herr Maigret, wollen Sie denn wirklich noch im Büro bleiben, am schönen Samstag? Ach, und bei der Hitze. Zentrale? Maigret, ich erwarte einen Anruf von Inspektor Lucas, wahrscheinlich von außerhalb. Bitte gleich durchstellen, ich bleibe im Büro. Ist gut, Herr Kommissar. Naja, ich verstehe schon. So eine leere Wohnung, wenn die Frau in Urlaub ist, dann ist sie im Büro gemütlicher. Ruf die Brasserie Dauphine an, Jean, und red nicht so viel. Jawohl, Chef. 2 Flaschen Bier? 3 und ein paar belegte Brote. Ah, die haben jetzt einen prima Landschinken da drüben. Ja? Hallo, Chef, hier Lucas. Ich spreche aus Mansan. Ich habe die Groschenschenke gefunden. Liegt direkt an der Seine, nicht weit von hier. Ein Häuschen mit nur 2 Räumen, nach dem Garten zu offen. Ein toller Betrieb ist hier. Lampions, ein Musikautomat, wo man so Groschen reinschmeißt. Lauter Maskierte spielen Bauernhochzeit. Geht ganz schön gemischt zu. Und der Mann mit dem Zylinder? Heißt Marcel Basseau. Kohlen en gros und en detail am Quai d'Austerlitz. Er traf sich in der Avenue Wagram mit einer etwa 30-jährigen Dame und fuhr mit ihr in ein Hotel Garni. Ich habe dort gewartet und die Wirtin ausgefragt. Dann fuhr Herr Basseau nach Hause. In seinen Kohlenladen? Ja, inmitten der Lagerschuppen seiner Villa. Dort nahm er Frau und Kind ins Auto und fuhr hierher. Die Freundin von Herrn Basseau. Die 30-jährige Dame? Ja, die ist dann auch noch gekommen. Als Braut verschleiert. Sie ist verheiratet. Ihr Mann geht als ältere Dame verkleidet. Heißt Feinstein. Die tollste Type aber ist James, ein Engländer. Und die anderen? Was sind das für Leute? Na, offenbar eine langjährige Freundschaftsklicke von Industriellen und Kaufleuten. Die bleiben die Nacht hier. Regelmäßig zum Wochenende. Wenn Sie morgen früh hier sind, Herr Kommissar, treffen Sie sie bestimmt noch alle an. Danke, Lucas, ich werde kommen. Einer von Ihnen ist ein Mörder. Der Mörder vom Kanal Saint-Martin. Morgen, Lucas. Guten Morgen. Das ist die Groschenschenke, Chef. Alle sind noch da. Jetzt fangen sie schon wieder zu tanzen an. Und da drüben, am anderen Ufer? Genau gegenüber? Das ist Bassos Wochenendhaus. Wer ist die große Blonde, die da gerade an der Tür tanzt? Das ist Bassos Freundin, Frau Mado Feinstein. Aha. Die hätten sie erst mal gestern erleben sollen. Allerhand Temperament. Großmutter, bring mir einen Pernod in den Garten. Wer ist das? James. Hallo, James. Katzenjammer? Lass ich niemals aufkommen, wenn ich spüre, dass der Magen streikt. Beruhige ich ihn mit Pernod. Darf ich Ihnen meinen Freund vorstellen? Auch nur ein Beamter. Morgen. Sehr erfreut. Das erste Mal in der Groschenschenke? Sie werden es nett finden und immer wieder kommen. Großmutter, drei Pernod! Schick sie gleich raus, Herr James. Die Wirtin? Der Sohn macht die Wirtschaft, Großmutter hilft. Seltsame Kreuze. Wer? Alle, die ganze Gesellschaft da drin. Sie langweilen sich. Sie können nichts dafür. Jeder Einzelne langweilt sich. So ist das Leben. Drei Pernod? Merci, Garçon. Da sehen Sie mal meine Frau, die mit den Keulenärmeln. Ihr seid von der Polizei, stimmt? Wieso? Na, wenn schon. Auf Ihr Wohl. Was ist denn da drin los? Mein Mann! Ruhe! Nein! Wer hat geschossen? Ich war es nicht. Sie haben mir doch den Revolver in der Hand. Das ist mein Revolver! Großmutter, kümmere dich um Mado. Ja. Mein Mann! War es nicht. Ist nicht ein Arzt unter Ihnen? Ja, ich... Bitte untersuchen Sie den Mann, der da liegt. Es ist Feinstein. Geben Sie mir mal den Revolver, Lüter. Eine Kugel fehlt in der Trommel. Ich bin es nicht gewesen. Nun, Herr Doktor? Tot. Hier, ein Einschuss. Ach, du lieber Gott, solch eine Schererei. Haben Sie Telefon im Haus? Nein, Telefon hat's nur in Morson. Lucas, nimm dir das Fahrrad dort. Ja. Benachrichtige die Gendarmerie. Wir sind nicht offiziell hier. Gut, Chef. Ich weiß nicht. Bitte, Herr Basso, kommen Sie mit mir in den Garten. Herr Doktor, ich muss mich darauf verlassen können, dass der Tote bleibt, wie er ist. Niemand darf ihn berühren. Ich bin von der Kriminalpolizei. Sie wissen, dass ich es nicht gewesen bin. Hat Feinstein Sie angegriffen? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts getan. Aber Sie hatten die Waffe in der Hand. Ja, aber ich weiß nicht, wie es kam. Sind Sie sicher, dass Sie nicht geschossen haben? Ich weiß nichts mehr. Chef, zwei Mann von der Gendarmerie. Sie werden Basso nach Saint-Paul bringen. Sie sollen auch die Staatsanwaltschaft verständigen. Auf Wiedersehen, Monsieur Basso. Lucas, was ist denn los? Entschuldigen Sie, Chef, dass ich so spät noch zu Hause störe, aber Basso ist entflohen. Kommen Sie rein. Sie haben ihn nach Saint-Paul gebracht? Dort haben Sie auf den Zug gewartet. Basso war ganz apathisch. Aber als der Zug einfuhr, stieß er plötzlich die Gendarmen beiseite, lief über die Schienen und verschwand im Wald hinterm Bahnhof. Also Gendarmerie einsetzen. Umgebung Morsang und Saint-Paul, Autokontrolle an allen Einfahrtsstraßen nach Paris. Alter, wenn wir was zu hören kriegen. Haben wir ihn laufen lassen? Weiter, Bassos Villa in Paris bewachen lassen und sein Haus in Morsang. Außerdem die Wohnung von Feinsteins. Ja, Boulevard de Batignolles. Morgen früh bin ich wieder in der Groschenschenke. Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft. Dann kommt der gerichtsärztliche Befund. Späten Nachmittag bin ich auf dem Büro. Ruf inzwischen den Buchprüfer Fleury an. Er soll die Geschäftsbücher bei Basso und bei Feinstein untersuchen. Ja. Ehe ich ins Büro komme, gehe ich noch zu Frau Feinstein. Hätte ich das geahnt? Hätte ich das bloß geahnt? Beruhigen Sie sich, gnädige Frau. Seit wann sind Sie mit Herrn Basso befreundet? Seit 2 Monaten. Wusste Ihr Gatte von diesen Beziehungen? Nein, natürlich nicht. Hatte er irgendeinen Verdacht? Nicht den geringsten. Glauben Sie, dass er fähig war, Basseau zu bedrohen, wenn er etwas erfahren hätte? Ich weiß nicht, mein Mann war immer so verschlossen. Hätte ich das bloß geahnt. Ich hätte nie... Schon 7, Chef. Könnte ich nach Hause gehen, ehe das abendliche Gewitter kommt? Hm. Übrigens, das gerichtsärztliche Zeugnis ist auch gekommen. Schuss aus nächster Nähe. Unmöglich festzustellen, ob von Feinstein oder von Basseau. Haben alles gelesen. Das auch? Karte von meiner Frau. Wir haben hier das schönste Wetter und noch niemals waren die Aprikosen so gut wie in diesem Sommer. Die soll sie mal schön einwecken. Frisch werden sie nicht mehr zu sehen kriegen, Chef, wenn die Untersuchung so weitergeht. Nimm deinen Mantel, Jean, und red nicht so viel. Jawohl, Chef. Wenn ich nur noch einen Hinweis geben darf. Wenn Sie noch trocken nach Hause kommen wollen, wäre jetzt die letzte Gelegenheit. Also gut, gehen wir. Na, hoffentlich regnet es noch nicht. Guten Abend, Maigret. Guten Abend, James. Trinken Sie ein Glas mit mir. Vor 2 Stunden hat der Regen nicht auf. Garçon, 2 Pernod. Pernod? 2 Pernod, sofort bitte. Sind Sie öfter in der Taverne Royale? Ich sitze immer hier, jeden Tag nach Bankschluss bis gegen 9. Ah, Sie sind schon lange verheiratet? 8 Jahre. Aber man muss ein stilles Eckchen für sich haben. Die Pernod, bitte, bitte. Zum Wohl. Wohl sein. Haben Sie schon gelesen? Marcel Basseau, der vermutliche Mörder Feinsteins, allen Bemühungen der Polizei zum Trotz, bisher nicht aufgefunden. Wie ist Ihre Ansicht von der Sache? Ach, entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Garçon! Herr James? Hören Sie zu, fingieren Sie ein Telefongespräch. In Ordnung, Herr James. Ja, Maigret, meine Ansicht. Glauben Sie, dass Basseau über die Grenze gekommen ist? Ich vermute, er drückt sich noch in Paris herum. Wieso vermuten Sie das? Herr Maigret. Herr Maigret. Ja, das bin ich. Telefon, bitte. Wieso, wer weiß denn? Bitte hier in der Zelle. Hallo, hier Maigret. Hallo. Hallo. Halt! Basseau, bleiben Sie stehen! Stehen bleiben! Gratuliere, James. Glauben Sie etwa, dass es ein abgekartetes Spiel war? Ja. Sorry. Garçon, 2 Pernod und Zigaretten. Und Zigaretten. Wo hat er den Anzug aufgetrieben, den er trug? Er kann doch nicht in weißer Flanellhose und dem Hemd, das er anhatte, ewig in Paris herumlaufen. Wollte er Geld? Sie würden sich gewiss nicht anders verhalten, Maigret. Ich bin ungezählte Male sein Gast gewesen. Er hat mir nie etwas getan. Wissen Sie, dass man Sie von Rechts wegen der Mitschuld bezichtigen könnte? Ach, es gibt vieles, was man von Rechts wegen tun könnte. Wobei allerdings sehr fraglich ist, ob was wir Recht nennen immer Recht ist. Wo bleiben die 2 Pernod, Garçon? Hier sind Sie schon, Herr James, bitte 2 Pernod. Kommen Sie morgen wieder zur Groschenschenke? Es ist Samstag. Ich weiß noch nicht. Ein neues Auto? Gratuliere, Doktor. Ja, James. Braucht zwar etwas mehr Benzin, aber viel bequemer. Lässt du mich nachher mal fahren? Gerne. Nur nicht zu weit. Ich habe erst 60 Kilometer drauf. Ah, Monsieur Maigret. Sie kennen sich noch von neulich. Ja, guten Tag, Doktor. Wie geht's, Frau Basseau? Sie ist drüben in ihrem Wochenendhaus. Muss für die arme Frau eine schwere Zeit sein. Allein mit dem Jungen. Ich gehe hinein. Kommen Sie mit, James? Ich komme nach. Morgen, Großmutter. Morgen. Bestellen Sie bloß diesen Kasten ab und bringen Sie mir ein Bier. Gleich, Herr Kommissar. Oh, ich sage Ihnen, junger Mann, das darf man nicht vernachlässigen. Sie husten sich ja die halbe Lunge raus. Ja, schon gut. Was sehen Sie mich denn so an, Herr Meine Papiere. Polizei. Hier. Militärpass. Viktor Gaillard. Wo war denn dein letzter fester Aufenthalt? In Gien, in der städtischen Heilstätte. Sie können mich ruhig festnehmen. Sie müssen mich doch wieder in die Heilstätte bringen. Meine Lunge ist futsch. Hat Lenoir dir geschrieben? Was für ein Lenoir? Stell dich nicht dumm. Er hat dir geschrieben, dass du euren Mann in der Groschenschenke wiederfinden würdest. So, glauben Sie. Und ihn hochnehmen könntest. Den Mann vom Kanal Saint-Martin. Lenoir hat alles erzählt. Ich kenne keinen Lenoir. Oh, hier. Haben Sie Feuer? Danke. Bitte. Also spiel nicht den Idioten. Du weißt ganz gut, was los ist. Außerdem hat Lenoir dir die Wahrheit geschrieben. Der Mann kommt wirklich. Ich weiß nichts. Umso schlimmer für dich. Dann spazierst du ins Loch. Zunächst mal wegen Landstreicherei. Und dann wird man dein Konto weiter untersuchen. Sie wollen mich nur aufs Glatteis führen. Es ist nicht wahr, dass Lenoir geflötet hat. Der nicht. Das Bier. Und noch eins, Großmutter. Gut, dass ich gleich zwei mitgebracht habe. Alter Kommissar, diese Jungs, ich hab's erlebt. Lieber auf der Landstraße krepieren, als zur Vernunft kommen. Prosit. Prost. Kennst du das Haus da drüben, auf dem anderen Seenufer? Eben stand noch ein Gendarmerieposten davor. Der steht auch noch. Nee, der steht nicht mehr davor. Du rührst dich nicht von der Stelle. Zu Befehl. Sehen Sie, da kommt Ihr Posten ja angelaufen, Kommissar Maigret. Kommissar Maigret. Was ist los? Herr Kommissar, Frau Basso und der Junge sind fort. Ein Auto, ein ganz neuer Wagen hielt dicht am Gitter und ehe ich was machen konnte, waren sie alle drin. Und der Wagen fuhr mit höchster Geschwindigkeit los. Wer hat geschossen? Ich wollte den Reifen treffen, traf aber daneben. Sagen Sie, Doktor, ist James in Ihrem Wagen fortgefahren? Ja, er wollte ihn ausprobieren. Er wird gleich zurück sein. Das bezweifle ich. Er hat Ihren Wagen genommen, um Frau Basso und Ihren Sohn zu entführen. James? Ja, James. Verdammt nochmal, jetzt müssen wir zum zweiten Mal wegen dieser Sache die ganze Gendarmerie des Departements in Bewegung setzen. Soll ich das Haus da drüben im Auge behalten? Um die Dachziegel zu bewachen? Schnell kommen Sie nach Saint-Paul, die Überwachung der Straßen fahren lassen. Ich will stündlich Bericht. 14 Uhr. Gesucht wird Fabrik neuer dunkelblauer Peugeot. Nummer unbekannt. Fahrer etwa 30-jährig. Insassen schlanke, dunkelblonde, etwa 30-jährige Frau. Ehefrau des gesuchten Marcel Basso. Und ihr etwa 10-jähriger Sohn. Sommersprossig, dunkelblond. 15.30 Uhr. Wagen Ihres Signalements ist in hoher Geschwindigkeit auf der Straße von Fontainebleau gesichtet worden. 16 Uhr. Ein Auto Ihres Signalements in Arpajon getankt. Tankwart behauptet, es sei kein weiblicher Fahrgast darin gewesen. 17 Uhr. Meldung aus Montlery. Wagen Ihres Signalements hat bei Schnelligkeitsversuchen auf der Autorennbahn eine Reifenpanne erlitten. Wagen wurde sichergestellt. Fahrer entspricht Ihrem Personalement. James! Ja, es ist mein Wagen. Keine Sorge, Doktor, der Wagen ist heil, nur der Reifen hat ein Loch. Hat Basso Sie gebeten, ihm diesen Dienst zu leisten? Sie wissen, dass ich auf solche Fragen nicht antworte, mein guter Maigret. Sie können mir auch nicht sagen, wo Sie die beiden hingebracht haben? Nein. Sie müssen doch zugeben, dass Sie an meiner Stelle... Ich kann nicht leugnen, etwas hat mir imponiert. Etwas, worauf ein Professioneller vermutlich nie verfallen wäre. Was, wenn ich fragen darf? Die Idee mit der Rennbahn. Frau Basso ist in Sicherheit. Die Polizei soll den Wagen nicht gleich wiederfinden. Die Straßen sind bewacht. Also bleibt nur die Autorennbahn. Der Wagen bleibt bis auf weiteres in behördlichem Gewahrsam. Mein Auto? Ja, was kann ich denn dafür? James, haben Sie mir noch immer nichts zu sagen? Versetzen Sie sich doch einmal in meine Lage. Kommen Sie mit. Wie aufmerksam. Zur Taverne Royale. Auf Ihr Wohl, Maigret. Ja. Sagen Sie wirklich, was hätten Sie an meiner Stelle getan? Basseau ist ein Freund von mir. Man hat hunderte Mal zusammen getrunken. Herr Maigret, Ihr Gespräch bitte. Ja, diesmal stimmt's. Augenblick, James. Garçon, ich kann den Pernod nicht mehr sehen. Bring Cognac von jetzt an. Gern. Und gleich zwei? Stell die Flasche hier, wir rechnen dann ab. Oh, bitteschön. Nun, stimmt's diesmal? James, gestern gegen 10 Uhr haben Sie bei der Nordbank am Boulevard Haussmann einen Scheck über 100.000 Francs präsentiert. Der von Marcel Basseau unterschrieben war vor 4 Tagen, ja. Zum Wohl. Ja, wohl. Armer Basseau. Vor einer Woche war er noch reich, hatte alles, was sein Herz begehrte, und jetzt ist er ein gejagtes Wild. Und wer steckt dahinter? Ah. Mado Feinstein, die einen Verbrauch an Männern hat. Und ihr Mann, der sein Leben damit verbrachte, hinter dem Gelde herzulaufen, um seine Verpflichtungen zu erfüllen. Der sich unter dem Albdruck von Wechseln und Schuldscheinen mit vielsagendem Nachdruck an die Liebhaber seiner Frau wandte. Der Tod konnte ihm nur Befreiung bringen. Was aber den Mord wohl nicht entschuldigt. Ach, Mord, Mord. Wer kann sagen, wer den Schuss abgegeben hat? Ich sehe die Sache vor mir. Feinstein, der dringend Geld braucht. Er sieht Mado mit Basseau tanzen. Und am nächsten Morgen beginnt er mit seinen Pumpversuchen. Basseau lehnt ab, der andere wird dringlicher, er wisse Bescheid, er sei nicht blind. Basseau dachte an seine Frau, seinen Jungen, er konnte die Drohungen nicht mehr anhören, wollte Feinstein den Mund stopfen, ein Schuss. Die Nerven hatten beide verloren. Ich konnte schwören, dass es so gewesen ist. Und um dieser Sache willen laufen Scharen von Menschen durcheinander wie aufgescheuchte Ameisen, wird eine Familie umhergehetzt. Garçon! Herr James, bitte. Bin ich schuldig? Einen Moment. Immerhin verfügt Basseau jetzt über 100.000 Francs. Bitte, hier, die Rechnung. Rest ist für Sie. Danke, Herr James. Begeben Sie sich nun wieder auf die Yacht, Maigret. 3 arme Teufel, ein Mann, eine Frau und ein Junge sollen zur Strecke gebracht werden, weil der Mann ein Verhältnis mit Mado hatte. Warum ist Basseau geflüchtet? Ist das kein Eingeständnis? Ach, wie ist das alles dumm. Saudumm. Ein höchst seltsamer Beruf. Meiner? Überhaupt der Mensch zu sein, oder Mann, um es deutlicher zu sagen. Wenn ich jetzt nach Hause komme, wird meine Frau das Geld nachzählen, um festzustellen, wie viel ich getrunken habe. Na denn. Au revoir, Maigret. Ja. Bis morgen. Verdammter Saufbruder. Noch einen Wunsch, Herr Maigret? Nein, danke. So dumm, dass ich mich jedes Mal zum Trinken verleiten lasse. Nur weil James sein stilles Eckchen haben will. Ja, was bringen Sie? Der Buchprüfer Fleury wartet draußen. Muss er auch noch. Und Lucard angerufen. Und was sagt der technische Ermittlungsdienst? Was der technische Ermittlungsdienst sagt? Die Resultate an Inspektor Janvier. Soll hereinkommen. Janvier! Herr Maigret? Was haben die rausgekriegt beim Ermittlungsdienst? Man fand frische Tierspuren in den Reifen. Es gab innerhalb des Aktionsradius 5 Baustellen. Man fand kalkhaltige Erdreste. Kalkerde gibt es nicht in Fontainebleau, wohl aber zwischen La Ferté-Allée und Arpajon. Janvier. Jawohl, und dann fand man Portland-Zement und fragte den Bürgermeister von La Ferté-Allée. Und der bestätigte, dass Portland-Zement über die Straße La Ferté-Arpajon zu den Wassermühlen transportiert wird. Seitdem ist die Suche der Gendarmerie auf La Ferté-Allée konzentriert. Na also, das wollte ich wissen. Pardon, das interessiert mich nur alles. Na ja, schon gut. Jean. Ja, Chef. Was wollte Lucas? Lucas hat angerufen, aber da ist auch eine Karte von ihrer Frau. Beginn nun mit dem Einkochen der Aprikosen. Wann wirst du dich endlich überzeugen, wie das Gelee geraten ist? Und die Forellen in den Bächen interessieren dich gar nicht? Was antworten wir denn jetzt? Muss ich nachdenken. Was hat Lucas gesagt? Der Bursche, den er beobachten sollte... Ja, Victor, was ist mit ihm? Einen schönen Gruß und Sie sollten es sich überlegen. 10.000, das sei sein letztes Angebot. Dann würde er Ihnen den Mann vom Canal Saint-Martin nennen. Unverschämtheit. Was noch? Er erwartet Sie in der Rue der Blancs Manteaux. Welche Nummer? Hat er nicht gesagt, nur die Straße. Lucas. Chef? Wo ist Victor? Er hat sie schon kommen sehen. Dort vor dem Schaufenster steht er und presst sein Gesicht an die Scheibe. Will sich nur interessant machen. Hier wohnen noch lauter Trödler. Ja. In dem Laden auch. Hans Goldberg, Gelegenheitskäufe. Victor, jetzt geht er weiter. Beobachte ihn, Lucas. Ich gehe in den Laden. Mhm. Mordkommission, Inspektor Janvier. La Ferté-Alain, Gendarme Picard. Ja, ich höre. Wir haben Basso gefunden. Ich selber habe ihn... Nein, das war nämlich so, dass meine Frau vergessen hatte, Zwiebeln zu besorgen. Gehört das dazu? Ja, so fing es ja an. Ich ging also gleich in unseren Kramladen und denke noch... Gehört denn das dazu? Doch, denn da sehe ich, wie die alte Mutter Mathilde für 22 Francs Schinken, gekochten Schinken kauft. Und ich denke, Donnerwetter... Wir sind unser drei, meine Frau und ich und der Kleine, aber für 22 Francs Schinken? Und die Mutter Mathilde ist doch alleine. Und da fasste ich den Verdacht. Und ich ging ihr nach und traf richtig in ihre Hütte den gesuchten Kohlenhändler Basso mit Frau und Sohn. Streng bewachen. Jawohl, streng bewachen, jawohl. Und sagen Sie dem Kommissar Maigret, Gendarme Picard ist mein Name. Picard, P-I-Q-A. Wo ist der Chef? Wir haben ihn. Der Chef ist in der Rue der Blancs Manteaux. Und wen haben wir? Basso, wen suchen wir denn sonst? Ich glaube, der Chef sucht schon einen anderen. Lucas, wo ist Victor? Hier, Herr Kommissar, habe ich Ihnen mit dem Laden nicht eine feine Spur gezeigt? Na, wie wär's mit 10.000? Halt den Mund. Kennst du die Geschichte mit Papa Ulrich? Papa Ulrich? Ich bin nicht dusselig, der vor 8 Jahren hier diesen Laden hatte. Ich kenne die Geschichte nicht. Ist es Papa Ulrich, der im Kanal Saint-Martin verschwunden ist? Ich weiß nicht. Lucas, lass ihn einsperren. Ich protestiere. Wir sollen ihm gut zu essen geben. Kleine Anzahlung, Herr Kommissar. Halt's Maul endlich. Ich gehe drüben in die Kneipe. Zum Wohl. Telefonieren. Ja, Herr Fleury, hier spricht Maigret. Sagen Sie bitte, wann taucht in Feinsteins Büchern der Name Ulrich, Rue des Blancs Manteaux, zum ersten Mal auf? Einen Augenblick. Vor 9 Jahren. Erst mit 2.000, dann 5.000, 18.000, 25.000 und 32.000. Nichts mehr. Das war die letzte Schuld? Wann? März vor 8 Jahren. Ab dann fehlt der Name. Also brauchte Feinstein die 32.000 nicht zurückzuzahlen. Und bei wem hat er später gepumpt? Bei Basso. Aha. Und wie war die geschäftliche Situation bei Feinsteins Tod? Na, wie immer. In 3 Wochen drohte ein Wechsel über 20.000. Danke. Nur sagen Sie mir noch, kommt der Name Ulrich auch bei Basso in den Büchern vor? Nur in einem privaten Taschenbuch, abgekürzt UL, aber dieselbe Adresse. Danke, Herr Fleury. Mehr brauche ich nicht von Ihnen. Was ist denn los, Chamier? Herr Kommissar, Basso ist gefunden. Na also... Jean-Vie, Sie interessiert doch alles. Suchen Sie die vermissten Listen von vor 8 Jahren durch und prüfen Sie nach, ob eine Akte Ulrich darunter ist. Rue des Blancs Manteaux. Und dann lassen Sie sich noch einmal alle Beschreibungen geben von den 7 Leichen, die man im selben Jahr aus dem Kanal Saint-Martin gefischt hat. Gut, Chef. Jean-Vie, was ist heute für ein Tag? Dienstag. Telegrafieren Sie an meine Frau, komme wahrscheinlich morgen. Bitte kommen Sie näher, ich habe gerade... Besuch, Frau Feinstein. Ach, es ist nur James. Ich habe mich gerade mit ihm gestritten. So? Ich bitte dich, Madot. Wenn Sie nur ein gewöhnlicher Kommissar wären, Herr Maigret, dann würde ich bestimmt nicht so, aber... Aber Sie waren mit uns in der Groschenschenke und man sieht doch auf den ersten Blick, dass Sie einen verstehen. Madot, bitte. Was jeder weiß, dass ich Bassos Freundin bin. Und niemand hat mich deswegen über die Achseln angesehen. Mein Mann war ja nicht einmal imstande, sein Geschäft zu führen. Außerdem wollte sich Basso scheiden lassen. Nur der Junge hielt ihn noch. Also wie finden Sie es, dass James mir nicht sagen will, wo Basso sich befindet? Er weiß es doch. Also Basso muss ins Ausland und ich... So, Da siehst du's, James. Auch der Kommissar. Der Kommissar hat ja gar nichts gesagt. Also weißt du, was du bist? Ein Ekel, ein du bist ein Schlammschwanz. Verzeihung, duzen Sie sich schon lange? Wenn ich mich richtig erinnere, in der Groschenschenke taten Sie es nicht. Ach, wir kannten uns mal. Es ist schon lange her. Meine Frau weiß von nichts. Deshalb bin ich auch hier zu Besuch, wie Sie sagten. Ich wollte Mado bitten, nicht zu verraten, falls man sie fragen sollte. Wusste Basso von ihren Beziehungen? Ja, damals war er noch nicht in mich verliebt. Das ist er erst seit einem Jahr. Und Sie beide, wann war das? Mado. Warten Sie, vor 7 oder vor fast 8 Jahren. Eine Frage, James. Wann haben Sie Feinstein Geld geliehen? Ich? Meinem Mann Geld geliehen? Was wollen Sie damit sagen? Basso hat es doch getan. Ja, das ist etwas anderes. Basso ist ein reicher Mann. Mein Mann war in Verlegenheit. Wie kommen Sie darauf? Ach, gar nichts. Ein Freund Ihres Mannes, ein gewisser Ulrich, hatte mir nur gesagt... Ulrich? Den Namen habe ich nie gehört. Was hat er Ihnen gesagt? Ich muss ins Büro, es ist höchste Zeit. Ich komme mit. Haben Sie es so eilig? Ja, ich habe zu tun. Ich komme ein andermal. James, stimmt es, dass sich Feinstein nie in Geldsachen an Sie gewandt hat? Er wusste doch genau, dass ich nichts hatte. Hatten Sie ein Auto? Nein, ich fuhr mit der Metro. Kommen Sie in die Taverne Royal heute an? Vielleicht. Vielleicht? Sicherlich. Und Basso? Noch immer unauffindbar? Berufsgeheimnis. Also gefunden. Sie haben ihn wohl sehr gern. Setzen Sie sich, Basso. Danke. Ich hätte mich sowieso gestellt. Wer ist nebenan? Nebenan ist meine Frau, der Junge. Ach, sprechen wir bitte leise, Sie brauchen nicht zu hören. Und die alte Mathilde. Wenn Sie können, machen Sie ihr bitte keine Unannehmlichkeiten. Verstehe. Schade, dass sie die Dummheit begangen hat, für 22 Franc Schinken auf einmal zu kaufen. Ich hoffe auch, dass meine Frau verschont bleibt. Es war ein Fehler, dass ich überhaupt geflohen bin. Ich bin kein Verbrecher. Ich war nur wie von Sinnen, sah meine Existenz bedroht, wollte ins Ausland neu anfangen. Und Sie haben James beauftragt, Ihre Frau hierher zu bringen? Ja. 100.000 Franken von der Bank zu holen? Ja. Einen Anzug mitzubringen? Ja. Haben Sie Feinstein nicht getötet? Ich habe ihn getötet. Das Gegenteil zu behaupten wäre Irrsinn, aber ich schwöre Ihnen beim Leben meines Sohnes, dass ich die volle Wahrheit sagen werde. Einen Augenblick. Haben Sie Mado geliebt? Sie als Mann sollten es doch verstehen. Vor 8 Jahren habe ich Sie kennengelernt. Und der Mann? Feinstein. Ja. Er ist es ja gerade, der es mir unmöglich macht, mich zu verteidigen. Stellen Sie sich vor, ich hätte den ermordeten Ehemann bezichtigt, Sie erpresst zu haben. Ja, er hat niemals zugegeben, dass er etwas wisse. Eines Tages entfernte er ein Frauenhaar von meinem Rockkragen. Es war das Haar seiner Frau. Am nächsten Abend kam er mit einem protestierten Wechsel und flehte mich an, ihm zu helfen. Das wiederholte sich bis zur Gewohnheit. Ich versuchte abzulehnen und die Erpressung nahm ihren Anfang. An jenem Sonntag hatte er mir die Summe von 50.000 Franken genannt, die er unbedingt haben müsse. Sie erinnern sich, in der Groschenschenke zog er plötzlich einen Revolver aus der Tasche, richtete ihn auf sich und jammerte, dass ich ihn zu dieser Tat zwingen würde. Ich griff ihn am Handgelenk und da geschah gerade das, was ich verhindern wollte. Der Schuss ging los und Feinstein stürzte zu Boden, ohne ein Laut. Wenn ich diese Aussage vor Gericht mache, wer wird mir glauben? Deshalb bin ich geflohen. Glauben Sie mir? Ich glaube, dass Sie Feinstein getötet haben, ohne es zu wollen. Aber ich möchte vor allem wissen, ob Feinstein nicht noch einen besseren Trumpf in seinem Spiel hatte als die Untreue seiner Frau. Ich wüsste sehr gern, wer vor 8 Jahren einen gewissen Ulrich ermordet und den Leichnam in den Kanal St. Martin geworfen hat. Was? Nein. Nein. Nein, das frage ich nicht. Das kann man mir nicht anhängen. Nein, das kann nicht wahr sein. Sag doch, dass es nicht wahr ist. Papa. Mein lieber Papa, sag doch um aller heiligen Willen, dass es nicht wahr ist. Papa. Es ist schon vorüber. Verzeiht. Sie gestehen also? Ich habe Ulrich nicht ermordet. Das Gleiche sagten Sie nach Feinsteins Tod. Sie haben Ulrich gekannt? Ich habe ihn vor 10 Jahren zum letzten Mal gesehen. Mein Vater hielt mich sehr kurz. Ich hatte weniger Geld als meine Kameraden und so fand ich den Weg zur Rue des Blancs Manteaux. Papa Ulrich waren solche Geschäfte nicht fremd. Sie wissen also nicht, dass er tot ist? Sie wissen nicht, dass er ermordet, im Auto zum Kanal St. Martin geschafft und dort ins Wasser geworfen wurde? Sie schweigen? Was gedenken Sie jetzt zu tun, Herr Kommissar? Ihr Sohn und Sie können nach Hause gehen. Ihr Mann ist verhaftet. Bitte, Marcel, versprich mir, dass du keine Dummheit machst. Denk an unseren Jungen. Papa, ich will mit dir. Papa. Gehen wir. Morgen früh bin ich beim Anwalt. Herr Kommissar, passen Sie auf ihn auf. Bitte. Meine bewundernswerte Frau. Ja. Wenn ich jetzt sagen sollte, was mich dazu getrieben hat, der Liebhaber jener anderen zu werden. Bitte nehmen Sie auch. Ah, danke. Ich rauche nur Zigaretten. Aber in Ihrem Schreibtisch befindet sich doch ein ganzes Arsenal von Pfeifen. Ja, von früher. Ich war ein leidenschaftlicher Pfeifenraucher. Meine Frau hat's mir abgewöhnt. Die Nacht werden Sie bei der Kriminalpolizei verbringen. Sie werden dort jemanden zu Ihrer Gesellschaft finden. Denken Sie zusammen nach, wer von Ihnen mir etwas zu sagen hat. Gute Nacht. Herr Kommissar, die Personenbeschreibung des vermissten Ulrich stimmt überein mit einer der Leichen. Hol Basso aus dem Wagen und bring ihn in die Zelle zu Viktor. Sofort, Chef. Der Untersuchungsrichter ist schon ganz nervös. Er hat erfahren, dass Sie morgen in Urlaub wollen und die Sache ist doch noch gar nicht... Der Schlüssel ist im Schloss, Lücker. Ich werde ihn gleich anrufen. Heute Abend noch hat er den Mörder. Ach so, ich traf Ihren Freund James und dachte, Sie würden ihn vielleicht gern sehen. Tag, James. Tag. Bitte hören Sie mir aufmerksam zu. Huste mal eine Weile nicht, Viktor. Das verfängt bei mir nicht. Vor 8 Jahren tötete ein Mann einen Geldverleiher namens Ulrich und warf die Leiche in den Kanal St. Martin. 2 junge Strolche beobachteten die Sache und erpressten den Täter, bis der Mörder verschwand. 7 Jahre später führte der Zufall einen der Strolche, er hieß Lenoir, wieder mit ihm zusammen. Aber es blieb ihm nicht Zeit, die Begegnung auszunutzen, denn ein Verbrechen, das er beging, führte zu seiner Verhaftung und Verurteilung. Vor seiner Hinrichtung hatte er aber seinem früheren Kumpanen einen Wink gegeben. Und der setzte sich daraufhin in Bewegung zur Groschenschenke. Hier ist er, Viktor. Ich habe... Halt den Mund, bis du gefragt wirst. An dem Tag, an dem Feinstein den Tod fand, war auch Ulrichs Mörder in der Groschenschenke. Entweder waren Sie das, Basso. Oder Sie, James. Oder Feinstein. Victor weiß es, aber er verlangt 10.000 Francs für sein Geheimnis. Ich komme wieder. Jean, ich fahre heute Nacht. Soll ich Ihrer Frau telegrafieren? Ja, bitte. Die Ankunftszeit morgen früh. Adresse haben Sie? Ja. Bitte dorthin noch die Post. Ich bleib so 8 Tage. Aber Chef, das ist doch wieder kein Urlaub. So kurz. Und lass noch Brot drauf kommen für die Reise. Von drüben. Ja, die haben jetzt einen... Prima Landschinken, ich weiß. Nimm den. Ja. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ. Bitte. Aber Ihre Abwesenheit war zwecklos. Victor Gaillard muss auf seine 10.000 Francs verzichten. Herr Kommissar? Hier, sperren Sie Victor ein, bis Sie weiteres hören. Ich protestiere! Ich habe Ulrich getötet. Sie, James? Ja. Ich wollte dem Kerl die 10.000 geben, um James zu retten. Aber James wollte nicht. Sie wussten davon, Basso? Schon lange. Er war es ja, der mir das Geld gab, um das Schweigen der beiden Gauner zu erkaufen. Um es kurz zu machen, hat jemand vielleicht eine Zigarette? Ja, hier. Merci, mon ami. Leider gibt es hier keinen Pernod. Also ich war verheiratet, lebte sehr bescheiden. Da traf ich Madot Feinstein. Nun, das Übliche, Flucht aus der bürgerlichen Enge. Nur kostet das Geld. Mit Madot konnte ich nicht von Geld sprechen, das hätte den Zauber gestört. Da gab mir ihr Mann ganz zufällig den Tipp, der mich zu Ulrich führte. War Ihre Schuld bei Ulrich sehr hoch? Kaum 7.000. Das war für mich sehr viel. Eines Abends, an dem meine Frau bei ihrer Schwester war, suchte Ulrich mich auf. Verlangte sofortige Zahlung, drohte, er werde sich an meinen Chef wenden. Zuerst wollte ich ihn nur einschüchtern, indem ich ihn einen Schlag ins Gesicht versetzte, aber als er zu schreien begann, habe ich ihm die Kehle zugedrückt. In aller Ruhe. Es ist nicht wahr, dass man in solchen Augenblicken den Kopf verliert. Im Gegenteil. Ich war so klar wie nie zuvor. Ich ging und holte einen Wagen. Das Weitere wissen Sie. Ich habe Basso später alles erzählt. So. Na, was mich betrifft, so bin ich den Dreck nun los, ganz und gar. Meine Existenz. Die Tavernen. Alles. Ich werde meine Ruhe haben. Man wird mir wohl lebenslänglich geben. Schweig doch. Ich habe alles gestanden, McGray. Ich hoffe nur, dass man mir bald das stille Eckchen zuweist. Endlich da. Mittwoch, wie besprochen, Frau Maigret. Bloß ein paar Wochen später. Sag mal, was hast du eigentlich gemacht? Ich hab was vergessen. Was? Den Eisschrank abzustellen. Sie hörten Maigret und die Groschenschenke. nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Georges Simenon. Für den Funk eingerichtet von Gerd Westphal. Mit Paul Dahlke, Ingrid van Bergen, Wolfgang Reichmann, Horst Frank, Traute Rose, Rolf Beusen, Reinhard Glemnitz, Hans Klarin, Thomas Braut und anderen. Musik Herbert Jartschik. Ton und Technik Günter Hildebrand, Josef Seber und Angela Veit. Regie Heinz-Günther Stamm.